Was bedeutet Nummer 28, Schöpfer des Himmels und der Erde? Erschaffen, was Gott Schöpfer ist, heißt etwas aus dem Nichts machen. Im strengen Sinn heißt erschaffen, etwas aus dem Nichts machen. Es ist nichts da und dann ist was da. Deshalb heißt Gott Schöpfer des Himmels und der Erde, weil er den Himmel und die Erde und alle Dinge, die im Himmel und auf Erden sind, also die ganze Welt, aus nichts gemacht hat. Ja. Gott hat erst die Materie gemacht, erschaffen, aus nichts. Ja. Ob es geknallt hat, ob es mit einem großen Knaller gemacht hat oder nicht, das weiß keiner, also die Wissenschaftler glauben es momentan. Aber wie gesagt, das ist reine wissenschaftliche Glaubenswahrheit, nichts bewiesen, weil das ändert sich alle paar Monate, wenn nicht alle paar Jahrzehnte, diese Theorien. Ist auch klar, war keiner dabei. Und das Rückschlussverfahren, dass es so gewesen sein soll, gut, das ist halt alles, haben wir letztes Mal schon gesagt, glaube ich, mit sehr viel Wenn und Aber, mit sehr viel Unklarheit behaftet. Gibt es die verschiedensten Theorien, genauso halt wie beim Klimawandel. Vor 50 Jahren, vor 40 Jahren haben sie vorausgesagt, dass Eiszeit kommt, wenn man so weitermacht, aus demselben Grund, wegen der Treibhausgase. Und heute, aus demselben Grund erwärmt sich die Erde, also wissen gar nichts. Jedenfalls, wir können nur aus etwas anderes machen, eventuell etwas umformen, müssen immer wenigstens eine Art von Materie nehmen, sei es auch nur in der Form von Energie, wo man nicht genau weiß, letzten Endes, was das ist beim Licht, Teile oder Wellen, da gibt es auch beide Theorien, das heißt, im Letzten weiß man gar nichts und der Mensch kann einiges, aber ja, aufs Ganze gesehen und vor allem mit Gott verglichen, so gut wie nichts. Jedenfalls aus nichts etwas machen kann der Mensch nicht. Ja. Kann eine Prothese für eine Hand, für einen Fuß machen, für einen Kopf noch nicht. Hand und Fuß. Aber muss ich auch irgendwas hernehmen, aus dem muss ich die Prothese machen, wenn es nachher sehr praktisch ist und so weiter, gewisse Funktionen vielleicht sogar hat. Die Exoskelette und was weiß ich. Jedenfalls ist nicht aus nichts gemacht. Kann nur Gott.